declined. I'm wondering why. With every taste declined. I'm wondering why. I'm wondering why. Why? Why? Fahren bei Regen. Und danach, nach dem Regen, so wie der Nebel in diesen Tagen und Nächten bisweilen über den Wäldern und den Feldern hängt und wabert, so war zuletzt auch die Musik. Ein Balladenjahr, schwere Balladen, Bassballaden. Komm, ich will dir was zeigen, sage ich, reiße das Steuer des Wagens nach links, verlasse die stark befahrene Haupt- und biege ein in eine schmale Nebenstraße, eine Landstraße. Es regnet, so wie in diesem Lied von Ryan Adams. Was willst du mir zeigen, fragt meine Begleitung. Ich habe hier mal gewohnt, ganz in der Nähe, sage ich. Ich kann dir das Wohnhaus zeigen, ein Gehöft mitten im Dorf. Wahrscheinlich steht die Tür weit offen und die Scheiben der Fenster sind längst zerbrochen. Das Haus war schon damals lange nicht mehr auf dem letzten Stand. Auf dem Küchentisch stand eine Schale mit Obst. Früh am Morgen hupte der Nachbar dreimal und wartete mit laufendem Motor unmittelbar vorm Haus. Er nahm mich mit zur Arbeit. Metalle, Kellerfenster, so genau weiß ich das nicht mehr. Ich trug einen verdreckten Overall und musste immer ein Tuch auf den Beifahrersitz legen, bevor ich mich setzte. Darauf legte mein Nachbar größten Wert. Du hättest mal seinen Garten sehen sollen. Er war ein Spießer. Ich legte es fortwährend darauf an, zumindest einmal eine Fahrt ohne dieses verdammte Tuch unter meinem Hintern neben ihm zurückzulegen. Doch immer, wenn ich Anstalten machte, legte er seine Stirn in Falten und fragte, »Hast du kein Tuch dabei?« Towards the wind. Jahren bei Regen. Ich habe hier mal gewohnt, ganz in der Nähe. Irgendwann kam Carlo ins Haus, ein Freund. Seinen wirklichen Namen wusste ich offen gestanden nicht. Alle nannten ihn Carlo, wahlweise auch Kater Carlo. Er war von irgendwo abgehauen. Von wo genau, das wollte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Er blieb und hockte den ganzen Tag lang zu Hause. Nur bei Dunkelheit wagte er sich kurz vor die Tür. Carlo, du hast Paranoia, sagte ich immer. Hier findet dich eh kein Schwein. Aber Carlo hatte rotes, krauses Haar. Zugegeben, so wie er trug das keiner sonst da im Dorf. Er wäre schon aufgefallen. Einmal immerhin bin ich bei heraufziehender Dämmerung mit ihm gemeinsam den Berg hinuntergegangen. Unten im Tal lag ein etwas größer geratener Nachbarort mit einem Supermarkt, einer Metzgerei und sogar einer Kirche. Oben bei uns im Dorf gab es nur eine Gaststätte und die war meist geschlossen. Direkt am Ortseingang unten befand sich ein Altenheim. Drei oder vier der Bewohner standen am Straßenrand und beäugten uns. Kater Carlo verdrehte die Augen und machte geradezu panisch wieder kehrt. »Was ist los, Alter?« rief ich ihm hinterher. Doch Carlo lief, so schnell ihn seine Füße trugen, und antwortete erst gar nicht. »Du hast Paranoia«, rief ich ihm hinterher und setzte meinen Weg alleine fort. Als ich zurück nach Hause kam, sagte Carlo, ich solle das Geld aus der Obstschale nehmen. Dort lagen immer ein paar kleine Scheine. Er sagte, es ginge ihm nicht gut. Und ich wusste, was er meinte, seine Entzugserscheinungen. Irgendwann im Laufe des nächsten Tages muss er dann abgehauen sein, während ich meiner Arbeit nachging. Metall, Kellerfenster. So genau weiß ich das nicht mehr. Das Geld aus der Obstschale hatte ich an mich genommen, bis auf 20 Mark. Die hatte ich liegen lassen. Ich wusste, Carlo würde verschwinden. Und die 20 Mark würde er gut gebrauchen können. Bells singing in my head. I can hear darkened ground. I'm leaning against the tallest tree. This is what I want to see. Carlo hatte übrigens eine Freundin. Als ich sie Jahre später traf, erzählte sie mir, er hätte sich erhängt. Sonderlich traurig war ich nicht in dem Moment. Warum? Gute Frage, ich weiß es nicht. Die ganze Sache an sich war fürchterlich traurig. Schau mal hier, sage ich nun, und zeige nach rechts. Das ist ein uralter Gutshof, direkt am Fluss. Jetzt noch den Berg hoch, dann sind wir da. Kurze Zeit später erreichen wir das Dorf. Ich parke den Wagen in der Ortsmitte und schaue mich um. Hier müsste es eigentlich sein, sage ich und stutze. Hier, sage ich, hier muss eigentlich das Haus stehen. Aber hier ist nichts, sagt meine Begleitung. Stimmt, sage ich und blicke nach oben in den Himmel. Es regnet, wie in einem Lied von Ryan Adams. Vielleicht hat man das Haus abgerissen, sagt meine Begleitung. Abgerissen, frage ich. Einfach abgerissen? Aber ich habe doch hier gewohnt, protestiere ich matt. Ja, sage ich dann, du hast vielleicht recht, die haben das abgerissen. Lass uns weiterfahren, sagt meine Begleitung. Wir können noch in den Nachbarort fahren, sage ich. Dort gibt es einen Supermarkt, eine Kirche und eine Metzgerei. Ja, und ein Altenheim, sagt meine Begleitung. Du erwähntest das bereits. Expression, it's much too artistic, a waste of space. I hate my repressions, that's why I'm autistic. I got to get out of this place. I got the writer's blues, the writer's blues, the music's on my mind. But I should look around and take what's found and make a happy, happy sound. But I got the writer's blues, the writer's blues, the world is on my mind. When I woke up this morning, my anger stopped my voice. I was angry with nothing and no one, and I guess in the end it's my choice. When I say angry, I mean sad, which isn't bad. Though I might as well sing the blues. Fahren bei Regen. Wir passieren das Ortseingangsschild des Nachbardorfes. Die Straße ist menschenleer. Nur dort vorne rechts stehen 4 oder 5 Alte und beäugen uns misstrauisch. Hier ist das Altenheim, sage ich. Tatsächlich, sagt meine Begleitung, das immerhin steht also noch. Ich kannte einen der Pfleger, sagte ich. Er ist hier aufgewachsen. Jahre später, als das mit der Musik losging, sah ich ihn wieder. Er hatte seinen Job im Heim geschmissen und jobbte nun für eine Agentur. Ich traf die britische Sängerin Nicolette für ein Interview und staunte nicht schlecht, als ich ihn in der Hotelbar erblickte, wie er da hockte und vor sich hin starrte. Alles muss immer so schnell gehen. Wir hatten kaum Zeit, über vergangene Zeiten zu reden. Ich traf Nicolette in einer Art Wintergarten. Es regnete. Der Regen prasselte die ganze Zeit über auf das gläserne Dach. Die Geräusche der aufprallenden Wassertropfen mischten sich auf wundersame Art mit der dünnen, leisen Stimme von Nicolette. Merkwürdig, wie sehr es nur zu oft solche vermeintlichen Kleinigkeiten sind, die am Ende hängen bleiben. Was genau Nicolette mir erzählt hat, wüsste ich heute beim besten Willen nicht mehr zu sagen. Nichts, gar nichts. Nur, dass es fortwährend regnete, das habe ich nicht vergessen. Manche Leute behaupten übrigens steif und fest, aus dem herniederprasselnden Regen ließen sich klar erkennbare Rhythmen heraushören. Regen im Viervierteltakt? Ob das so stimmt? Ich bin nicht sicher. Der Amerikaner Aaron Coyce freilich ist genau das sehr wohl. Er ist sich sicher. Die Musik, die er mit seiner Frau Indra fabriziert, sagt er, balanciere zwischen den eher zufälligen und den erkennbar wiederkehrenden Rhythmen des Regens. Wobei die Musik des Paares mit dem Regen, wie er, sagen wir, in einem Ryan Adams Song vorkommt, auf den ersten Blick kaum etwas gemein hat. We'll be right back. Kreuz und seine Frau Indra Dunis sind die Peking Lights. Ihre Musik nennen wir es Chillwave, mit allerlei ungewöhnlichen Akzenten auch und gerade, wie hier zu hören, in Richtung Dub Reggae. Ihr Album trägt den Titel 936 und ist eins der ungewöhnlichsten dieses Monats November. Beide Protagonisten der Peking Lights haben eine Vergangenheit. Aaron spielte in Gothic und Psycho Bands, die ich nicht kenne. Sie, Indra, spielte mit Numbers, einer Elektro-Punk-Band im allerbesten Sinne, an die ich mich noch gut entsinnen kann. 10 Jahre ungefähr ist das jetzt her. Gerade gehört Musik von Numbers. 10 Jahre ungefähr ist das jetzt her. Damals stieg ich nach den Sendungen noch in schöner Regelmäßigkeit in einer sogenannten Taxifahrerkneipe ganz in der Nähe dieses Funkhauses ab, die auf den Namen ihrer Besitzerin hörte, ganz schlicht Lena. Selbst zu später Stunde noch ging es dort gelegentlich hoch her. Irgendwann geriet ich dort einmal in eine Gruppe feiernder Studenten. Einer von ihnen schenkte mir mit glänzenden Augen ein absolut trashiges Set roter Plastikkugeln, von denen er steif und fest behauptete, man könne damit Cricket spielen oder auch Billard. Vielleicht auch beides. Es ist wie mit Metall, Kellerfenster. So genau weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls nahm ich das Zeug dankend an. Ich wollte ja nicht unhöflich sein und erst recht nicht die gute Stimmung verderben. Hinterher, kaum, dass ich den Laden verlassen hatte, entsorgte ich die Kugeln im nächstgelegenen Mülleimer. Einige Tage später betrat ich die Kneipe erneut. Lena schälte Kartoffeln hinten in der Küche. Angelika, ihre spindeldürre Gehilfin, stand vorne am Zapfhahn. Sie trank heimlich, ist später an heimtückischem Krebs erkrankt und zwischenzeitlich verstorben. Der junge Kerl, der mich zuletzt mit Plastikkugeln versorgt hatte, war auch wieder da. Diesmal drückte mir er eine CD in die Hand. Bis dato völlig unbekanntes Zeug befand sich darauf. Er hatte die versammelten Musiken von einer Reise aus New York mitgebracht. LCD Sound System, Losing My Edge. Den Song entdeckte ich erstmals auf dieser von ihm mir mitgebrachten CD. Electroclash. Mit diesem neuen Genre wurde das Auflegen in Clubs für Leute wie mich, die eh nicht sonderlich gut in the Mix auflegen konnten, deutlich einfacher. Du konntest die Tracks hart aneinander schlagen. Niemand störte sich daran. Es war wie früher mit den Stone Roses, den Happy Mondays und all den Ravemans aus Manchester. Du konntest wieder Gitarrenbands spielen in Clubs, wo sonst Hausmusik lief. Eben auch die Numbers. Einige der DJs, die solcherlei Elektro- und gitarrenlastige Musik spielten, liefen in gewagtem Outfit durch die Clubs. Insbesondere an einen kann ich mich entsinnen, der es bisweilen bei einem knappen Lederslip beließ. Letztens noch während einer Show der Wild Beasts erkundigte ich mich nach seinem Wohlbefinden und erfuhr, es gehe ihm gut. Er sei zuletzt mit einer alten Videokassette unter dem Arm hier im Laden noch aufgetaucht. Titel des Machwerks: Bekenntnisse eines Gummisklaven. Er ist aber doch kein Gummisklave, sagte ich. Nein, nein, erwiderte mein Gegenüber, weiter kam er nicht, denn nun begannen die Wild Beasts mit einem neuen Song. Ich hatte offen gestanden alle Mühe, den Schalter umzulegen. Fahren bei Regen. Die Wild Beasts, End Come Too Soon. Das Ende kommt zu früh. So wie damals bei Carlo. Kater Carlo. Seinen wirklichen Namen habe ich nie gekannt. Wir können noch einen Ort weiterfahren. Dort wohnen alte Freunde, schlage ich meiner Begleitung vor. Können wir machen, sagt meine Begleitung, aber parke bitte direkt vorm Haus. Es regnet. Und mach mal Musik. Was willst du hören, frage ich. Irgendwas, sagt meine Begleitung. Wir können ja Ryan Adams hören, sage ich. Ein Lied über die Rückkehr in eine Stadt, über mittlerweile zerbrochene Fensterscheiben eines Hauses, aus denen der Rauch nach draußen zieht. Ein Haus, in dem nur noch Bücher zerfleddert auf dem Boden liegen und irgendwo ein Mantel hängt mit Schusslöchern drin. Eine Stadt, in der es zuletzt geregnet hatte, damals. Jetzt hat der Regen aufgehört. Schade, sagt meine Begleitung, der Mantel mit den Schusslöchern kann wohl kaum deinem alten Freund gehören. Und der Regen hier wird auch immer stärker. Das Leben ist leider kein Ryan Adams Song. Ja, pflichte ich hierbei, das ist wirklich schade, jammerschade. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Last time I was here, it was raining. It ain't raining anymore. The streets were drowning, water's waning, all the ruins washed ashore. Now I'm just looking through the rubble, trying to find out who we were. Last time I was here, it was raining. It ain't raining. Last time I was here, you were waiting, not waiting anymore. The window's broken, the smoke's escaping, all the books scattered across the floor. Then the church bells were ringing through the sirens, and your coat was full of bullet holes. Last time I was here, you were waiting, you were waiting. Dirty rain.